Eine Krankheit kam über den Teich und machte langsam sich hier auf rein, wandert in den menschlichen Körper ein. Eine Krankheit beherrscht dieses Land, vom Neonazi bis zum Kommandant. Scheinen es leider nicht mehr zu raffen, dass sie ihr Ziel ja niemals schaffen. Rinderwahn regiert ja überall. Rinderwahn, wir bringen euch zur Wahl. Rinderwahn regiert ja überall. Rinderwahn, wir bringen euch zur Wahl. Sterben!